ist nochmal der Caris Arts. Läuft. Fiesta in la Playa von Calito. Neuer Track aus Dezember. Liquid Re-Recordings. Nächste Track wird Pressure sein. Hab ich mehrmals dieses Jahr gespielt. BC, Charlotte Henning, sehr schöne Vocals. Hin sie viel Freude mit den ersten Tracks in der Sendung. Caris Arts an der Decks. Voices screaming out loud. My breathing is unsettled as it travels in and out, round and round, the harshest of sounds. Like it hit the back wall and rebound. I'm just giving my account. Board the train heading west, ups following extreme downs. The only way to get off is a messy dismount. Injuries in common as my head hits the ground. Yeah, I need protection, self-preservation perfected. The rainfall hits my bare skin and gets deflected. Standard on this lectern, come to speak the truth, I'm not here to get elected. Keep the power of my natural defences, without them I'm defenceless. Stray off course with behaviour that is reckless. I need the routine of my stretches, smoothie and my coffee every single day for breakfast. Feel the pressure wear me down. I've let go in my with the underground. Charis Arts an den Decks, sie hören eine Drum and Bass Sendung. Ja, diesmal die Best of in beiden Sets, besten Tracks aus 23. Jetzt gerade Zero T, The Underground. Danach kommt Mr. One, The Green Man. Green Man, ein Produzent für Bassberg aus Köln und auch ein Elektronik-Frickler. Er produziert ziemlich gut. Ist auch Referent, schreibt für mehrere Zeitschriften. Ich verfolge ihn schon seit Ewigkeiten, habe ihn in Köln schon auflegen sehen, vor 20 Jahren. Ich bin schon relativ lang dabei und freue mich natürlich, einen Track von ihm zu präsentieren im Best-of-Set. Jetzt The Underground Zero T. Hinterlassen Sie doch mir einen Gästebucheintrag, ich würde mich freuen. Viel Spaß noch mit Zero T. the party, trying to disconnect, but you gon' stop me. You won't get out my head. So cool it with the statements, cool it with the sensitive, but no, I still hear the tone. You must be out of your mind. Als Caris Arts, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung Drum & Bass ist mein Thema. Ja, gerade läuft ein neuer Track, Idols Fall aus Dezember. Davor liefen zwei Klassiker schon in 23, würde ich sagen. Ja, Phone Line, Polar & Bryson, sehr markante Vocals. Und davor lief Billion Dollar Grey, von London Electricity. Ja, und jetzt nach Idols Fall kommt Flava D, tolle Künstlerin, natürlich auch aus Großbritannien, mit Red Pill. Ich im Drum & Bass Set und die letzten anderthalb Stunden Surprise mit dem Caris Arts, die besten House und Minimal Tracks, Tech Tracks aus 23, die für mich wichtig waren, die ich gerne gespielt habe die letzten 12 Monate. Aber jetzt weiter raus aus dem Loop, Idols Fall von Ivy Lab. Thank you.

one of them nights when the moon's so high in the sky, so clear, shining brightly, not a cloud to be seen. We could see the light pollution from the city way below, but if we don't look down, we wouldn't notice, know what I mean? So free, so pure, hear the air so clean. Feels amazing to be soaring higher than we've ever been. We're both aware we'll be retreating soon from the sunbeams and how these few loose words destroy a lifetime's dreams. Gotta keep it me, gotta keep it you, gotta keep it G, gotta recognize in you all the things you see in me, and how a few misunderstandings bring a lifetime misery to those who let it saturate the fabric of their history. Meanwhile, this weed's so strong, I need my antihistamines. I always beef with anything reliant like I'm Mr. See, this life's just a series of highs and lows. Lost lessons, information we'd like to know. Count blessings, their money, and find your soul. Instead of stressing about the things that we can't control. You see, this life's just a series of highs and lows. Lost lessons, information we'd like to know. Count blessings, their money, and find your soul. Instead of stressing about the things that we can't control. Now we know that life's reckless, like smoking hash on waterbeds. Been reckless all my lifetime. Swear before the watershed, they keep on putting muscle on us, kinda like they bought us sleds. I keep my mind in outer space, mostly off imported meds. Seven strains at a time, I keep them on the ordered shelf. I like to share, but no one's here, so these are labeled all to self. White ash space shuttles keep me where the angels slept. When tiptoeing the satellites, you have to rearrange. You see, this life's just a series of highs and lows. Lost lessons, information we'd like to know. Count blessings, their money, and find your soul. Instead of stressing about the things that we can't control. You see, this life's just a series of highs and lows. Lost lessons, information we'd like to know. Count blessings, their money, and find your soul. Instead of stressing about the things that we can't control. Can't control. See, this life's just a series of highs and lows. Lost lessons, information we'd like to know. Count blessings, their money, and find your soul. Instead of stressing about the things that we can't control. You see, this life's just a series of highs and lows. Lost lessons, information we'd like to know. Count blessings, their money, and find your soul. Instead of stressing about the things that we can't control. Can't control. Nochmal ein Stück von Flavadeek. Sie hören es schon an dem Vocal Sample. Cats heißt das Stück. Davor habe ich gespielt Like to Know von DRS, Saar und Dan Harris. Und danach kommt schon im Mix Riot Gear Romance von QCB. Eigentlich ein Metalheads-Künstler, hier aber auf Critical released. Harris Arts an den Decks. Thank you. Thank you. change of the energy. Sun sees sign for the remedy. Know we got love for the Trinity. Build another vibe for the crew. Be together is all we wanna do. Been stuck in old memories, soul and sun with a team. Now we're free to dance again. Ja, da ist der Karis Ask gerade mal neu, 15.12. rausgekommen, The Way von TB. Ist ja eher ein bisschen ruhiger geworden. Veröffentlicht nicht mehr ganz so viel wie schon mal. Mit Kalex zum Beispiel zusammen. Jetzt aber hier ein neues Stück, The Way TB. Danach kommt Digital Freedom, auch auf Basswerk rausgekommen, 25 Jahre Compilation Basswerk. Freedom heißt das Stück danach. Jetzt aber TB The Way in Klammern Savior. Sister planet. all the ingredients required to sustain human life. will show them the real ways of Neek. I will show them the real ways of Neek. I will show them the real ways of the Viper. Die letzten Tracks laufen schon im Drum Bass Set. Das ist gerade Viper Style. Hallo Genix. Davor habe ich Klassiker gespielt: Inner City Live im Break Remix vom Timeless Remix Album. Original ist natürlich von Goldie. Dann schließen wir fast schon das Set ab. Spiel dann gleich noch einen Track und dann starte ich mit dem Surprise Mix. Und dann gibt es wieder Ansagen. Ja, Sie können gerne einen Gästebucheintrag hinterlassen. Ich versuche Sendung auch zu editieren und dann online zu stellen. Soundcloud, Mixcloud, Paris Arts. Da werden Sie fündig. Da finden Sie die Sendung The Best of 2023. Genau, jetzt aber noch Viper Style. I will show them the real ways of the Viper. Ja, letzter Track, nochmal ein Klassiker Still Life vom Goldie Timeless Remix Album, hier aber im Fotech Remix. Original war, glaube ich, vom Boomerang. Oh, Wir sind gerade gestartet im Surprise Mix, anderes Genre. Gestartet jetzt hier mit Moody Man, Louis Vega, 7 Mile. Also Deep Housing. Werde ich dann die nächsten anderthalb Stunden noch etwas steigern. Aber melodiös wird es sicher bleiben, das ist ein Markenzeichen von mir. In dem Mix wird dann laufen gleich Poem for the Planet featuring Brother Rucker, produziert von Hannes Bieger und Steve Buck. Genau, das ist mal der Fahrplan für die nächsten 10-15 Minuten. Viel Spaß, Harris Earths und es geht weiter. Want to see the planet thrive in peace. the dark darkness, it grows to bring light, to bring life there, in that place, in that unassuming sacred place where pure love grows. And magic seem to conspire together to create the most perfect, imperfect place. Magical, miracle. Love growing through steel and concrete and broken dreams and bad choices and lifted voices and song to become the strongest, most purest form of love. Shit, type love. Vermutlich ziemlich häufig gespielt in 23 Let's Go. Von Rampa keine Musik. Schöner Track. Eindringliche Vocals. Und schöne Percussions. Dann werde ich gleich spielen. And Me and Black Coffee, The Rapture Part 3. New York Baby, Brian Kessler. Mein Jahresabschluss Best of 23 German Bass and Surprise. Jetzt aber Let's Go von Rampa, keine Musik. Und dann The Rapture Part 3 im Mix. I'm living in New York, baby. Yeah, I'm living in New York. Wizards im Surprise Mix. Street Player mit vielen bekannten Samples. Dimitri from Paris. Hier Interpret Leonid and Friends. Danach kommt meine geliebte Künstlerin aus Berlin, Cassie, mit Modula. Genau. Jetzt aber weiter mit Street Player. Original von Dimitri from Paris. Karasats für Klassiker, würde ich sagen. Hot on the Heels of Love, Original von Throbbing Crystal auf Mute Records. Ist der Remix von Carl Craig. Auch in 23 rausgekommen, nochmal überarbeitet. Ansonsten ja schon was älter. Ne? Ich starte jetzt ein bisschen in einem 80s-Modus, da komme ich nämlich her eigentlich. Mit dabei sind nachher noch Depeche Mode und David Bowie. Alles im Mix, verwurschtet, im neuen Gewand. Viel Spaß noch damit.

Parts in the Mix im 80s Flow sozusagen. Das habe ich so gespielt. Letzte Ansage war Hot on the Reef, Hot on the Heel, Carl Craig, dann habe ich The Whip, Red Access, spiele ich auch relativ häufig. Tolle Stücke, bisschen unkonventionell. Ja, dann habe ich gespielt, wie schon angesagt, Depeche Mode vom neuen Album. Daniel Avery, Wagging Tongue. Und jetzt gerade läuft hier Wassermann im Hell Remix. Schon früher rausgekommen auf Kompakt. Kölner Schule. Hier aber im neuen Gewand vom Hell. Anthem. Auch Ohrwurmqualität. Aber jetzt möchte ich nicht so viel reden. Genießen Sie den Track Wir vom Wassermann im Hellremix. In dem Best of 23 Surprise vom Karas Arts. We'll be right back. 2023. Sicher ein Highlight für mich, Dominik Eulberg, das Remix-Album. Mehrere Stücke, richtig, richtig gut. Gerade Grauspecht von Isolé im Remix. Davor war auf Uncanny Valley Unknown von Sneaker Mädchen. Und jetzt kommt gleich Skazi 9, Archie und ist auch ein Klassiker. Harris Arts im Mix. Once. letzten beiden Tracks liegen auf. Ich höre sozusagen auch mit dem Highlight auf. Jetzt gerade läuft Tin Man, Evaporated Acid, und danach kommt David Dorat, Marmalade im Roman Flügel Remix. Auch einer meiner Lieblingskünstler, muss man sagen. Mit auch stimmig. Habe ich jetzt keine Zeit mehr gehabt, das zu spielen. Dann beim nächsten Mal. Genießen Sie das ein bisschen von Tin Man und dann Roman Flügel Marmalade. Dann sage ich vielen Dank, wenn Sie zugehört. Viel Spaß noch mit den letzten beiden Tracks. Ciao, ciao.